Maschinen starten, ganz klar zu gewinnen. Wagen, der Anfang ist vor allem alles Chat und Chat. Doch bist du mal dabei, nimmst du es mit einer Leichtigkeit. Anfänger, Beginner starten, ganz klar zum Gewinner wagen. Der Anfang ist warm, jetzt kommt zum Scheitern scheint. Du bist einmal dabei, dann boxst du mit der Leichtigkeit. Ich führe Buch mit der Schrift meiner Klaue, lese Dokumente, jedoch der Blick geht ins Blau in die Natur. Doch ich seh so viele Farben, rot, gelb, blau, grau. Sieh wie alles auftaut, Blumen aus dem Schnee raus. Schauen nach der Lösung für alles, doch ich find keinen Grund. Es wieder Zeit vergeht, bis sie dahinter kommen. Und bis dahin schreibe ich meine Finger wund. Ich spüre kalte Wärme in der Wintersonne. Fühle 15 Grad bis zur heiligen Nacht. Dass das irgendwann so kommt, als hab ich leider nicht gedacht. Sieht mir als Person nur immer leider im Schatten. Nach alles aus dem Bauch, ich bleib weiter nicht erwachsen. Weiter passt droppen, Aufstieg, Aufzug. Und gelingt mir das auch nicht, auch gut. Anfangen, beginnen, starten, ganz klar zu gewinnen. Wagen, der Anfang ist vor allem alles Chat und Chat. Doch bist du mal dabei, nimmst du es mit einer Leichtigkeit. Anfänger, Beginner starten, ganz klar zum Gewinner wagen. Der Anfang ist warm, jetzt kommt zum Scheitern scheint. Du bist einmal dabei, dann boxst du mit der Leichtigkeit. Aller Anfang ist schwer, ja das ist mir schon klar. Doch ich sag mal da, ja dann geht's schon von da. Bin nur auf Reisen, hab mich selber verloren. Kein Blick zurück, nein nur straight nach vorn. Fühl mich neu geboren, der Himmel wieder blau. Nicht wie früher, es dunkel, trist und grau. Mach den ersten Schritt, wirkt der auch nur so schwer. Wichtig ist nach vorn und sie nicht im Kreis zum Drehen. Was ist Zeit dabei und Sonne ist am Locher. Leben bedeutet auch so ist sie, das Beste zu machen. Heißt quasi, sei da, wenn's da mal scheiterst. Nicht aufzugeben, denn das Leben geht weiter. Doch leider dreht sich der Zeiger der Zeit. Schiebt nix auf morgen, denn heute ist soweit. Veränderung kommt nicht, einfach verloren. Es liegt schon an dir, du musst schon was tun. Anfangen, beginnen, starten, ganz klar zu gewinnen. Wagen, der Anfang ist vor allem alles Chat und Chat. Doch bist du mal dabei, nimmst du's mit einer Leichtigkeit. Anfänger, Beginner starten, ganz klar zum Gewinner wagen. Der Anfang ist schwer, wenn's doch zum Scheitern scheint. Du bist einmal dabei, dann wachst du mit der Leichtigkeit.